27. Verschwunden zwischen Deutschland und Deutschland. Jasau in der Altmark. Verschwunden 1970. Es gibt Orte, da führt einen der große Online-Kartendienst nicht hin. Einer dieser Orte liegt in Sachsen-Anhalt, keine 200 Meter von Niedersachsen entfernt. Wenn man seinen Namen Jasau in den Kartendienst eingibt, wird man nach Niedersachsen geleitet, von wo aus man 200 Meter über einen Acker laufen soll. Eigentlich kein Problem, wäre da nicht ein Graben zwischen dem eigenen Standort und dem Ziel. Jasau, mittig zwischen Hamburg und Magdeburg gelegen, wurde 1970 dem Erdboden gleichgemacht, weil es nach Ansicht der DDR-Regierung zu nah an der deutsch-deutschen Grenze lag. Geblieben ist von Jasau vor allem der Weg nach Jasau und eine Gedenktafel. Wenn man eine Vorstellung davon haben will, wie das Leben dort einst gewesen sein mag, macht man am besten eine Radtour durch die sachsen-anhaltinischen Dörfer. Großhüden und Jebel sind ähnliche Orte, wie es Jasau war, bevor es verschwand. Dort reihen sich noch immer die Hofstellen aneinander, große vier Seithöfe, eine der Längsseiten entlang der Straße mit einem Tor so weit und hoch, dass ein Wagen voll beladen mit Heu darunter hindurchpassen würde. Daneben ist ein Durchlass mit Tür in menschlicher Größe. Die Häuser sind zum Teil aus rotem Ziegelstein gemauert, zum Teil verputzt und mit großen Fachwerkgauben versehen. In Jebel prangt noch immer der Name Jasau auf dem Ortsausgangsschild als nächste Ortschaft in 3 Kilometern Entfernung. Eine grob gepflasterte Straße führt hin, die in einen Plattenweg übergeht und wieder eine Pflastersteinstraße wird, bevor sie an einer massiven, mannshohen Eisenstele endet. Die markiert die Stelle, an der das Dorf einst lag. 1375 bis 1970 steht auf einer Seite. Auf der danebenliegenden ist der Grundriss des Dorfes dargestellt. Die Häuser sind metallgegossene Quader. Man zählt 4 Höfe mit je einer Handvoll Gebäude. Sie stehen etwas verstreut. Die Häuserfronten gruppieren sich kreisförmig um einen zentralen Platz. Hinter der Stele wuchert ein kleines Wäldchen, in das ein Trampelpfad führt. Folgt man ihm, steht man mittendrin im Dorf, das es nicht mehr gibt. Jemand hat ein Schild aufgestellt mit einem Bild vom alten Dorfplatz darauf. Man erkennt einen großen Platz. An jeder Seite steht ein 2-stöckiges Gebäude. 3 Bäume ragen mitten auf dem Platz in den Himmel, ohne Blätter. Gänse watscheln hintereinander. 2 Ziegen mit gesenktem Kopf wirken, als würden sie gleich aufeinander losgehen. Im Vordergrund, am linken Bildrand, erahnt man den Teil eines Gemüsegartens. Blickt man sich nun um, erkennt man davon nichts mehr. Die 3 Bäume müsste man doch sehen können, denkt man, aber die Büsche versperren die Sicht. Es war das Jahr 1375, als Jasau erstmals in einer Urkunde erwähnt wurde. Damals schrieb man es Jasove. Es war von Slawen gegründet worden und bestand aus nie mehr als 4 Höfen an einem Dorfplatz. 1804 lebten dort 49 Menschen und es gab eine Kirche am Ortsrand. Wann sie gebaut worden ist, ist allerdings nicht überliefert. 1840 lebten 61 Menschen auf den 4 Höfen. Rund 100 Jahre später waren es nur noch 39. Sie gehörten 4 Familien an. Pagels, Schulz, Schmidt und Schnöckel. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch ein paar Aussiedler aus Schlesien und Ostpreußen auf den Höfen untergebracht. Mit der Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 wurde die Grenze der sowjetischen Besatzungszone, kurz SBZ, zur Staatsgrenze. Um Jasau herum hat sie eine Ausbuchtung, so als hätte man eine Seifenblase bestehend aus sachsen-anhaltinischem Land nach Niedersachsen hinübergepustet. Die Einheimischen nennen das den Jasauer Sack. Er machte den Grenzverlauf unübersichtlich und schwer zu kontrollieren. Jahrelang wanderten die Bewohner und Bewohnerinnen Jasaus und anderer grenznaher Orte von Ost nach West und zurück, ohne dabei Interzonenpässe zu beantragen und die offiziellen Kontrollpassierpunkte zu nutzen. Bis 1948 waren 200 bis 300 Menschen aus der weiteren Umgebung jeden Tag in den Westen gegangen, um dort Geld zu verdienen. Sie verließen die SBZ über den Hof der Familie Pagels, der direkt an der Grenze lag. Natürlich fiel so ein reger Verkehr auf, aber die Russen billigten es. Bis sich 1949 die beiden deutschen Staaten gründeten. Danach waren es noch 20 bis 30 Schmuggler. Tauschhändler nannten sie sich selbst, die aus den Orten Riebau, Großhüden und Jasau über Pagels Hof gingen, um Lebensmittel aus dem Osten gegen Garn, Mistgabeln, Spaten, Fahrräder, Äxte und andere Gebrauchsgegenstände aus dem Westen zu tauschen. Natürlich war das illegal, aber die Grenze war damals nur durch die Grenzpolizei gesichert und die schaffte es nicht, die 1378 Kilometer engmaschig zu überwachen. Dann beschloss der Ministerrat der DDR am 26. Mai 1952, die Grenze zur Sicherheitszone auszubauen. Ein 5 Kilometer breites Sperrgebiet entstand. Befehl Nummer 38-52 sah vor, aus diesem Bereich bestimmte Personen auszuweisen, unter anderem D. Personen, die wegen ihrer Stellung in und zu der Gesellschaft eine Gefährdung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung darstellen. Das ließ sich sehr weit auslegen. Im Grunde bedeutete es, dass alle Menschen, die in dieser Zone wohnten, auf ihre politische Zuverlässigkeit überprüft werden mussten. Dazu wurde zunächst der Bürgermeister von Jebel, der auch für Jasau zuständig war, gebeten, eine Liste unzuverlässiger Personen aufzustellen. Er tat es aber nicht. Auch nicht die Bürgermeister der benachbarten Dörfer Ritze und Großjüden. Die Partei sprang ein. Ein Sekretär erstellte innerhalb weniger Tage eine solche Liste. Und eine Kommission aus Vertretern der SED, der Grenzpolizei, der Volkspolizei und des Ministeriums für Staatssicherheit beschloss umgehend, wer ausgewiesen werden sollte. Nur 48 Stunden Zeit hatten die Betroffenen, um ihre Dörfer zu verlassen. Der Bürgermeister von Jebel fand seinen eigenen Namen auf der Liste und suchte Familien, bei denen er und seine Angehörigen unterkommen konnten. Er half auch anderen. Denn wer keinen Ort hatte, an dem er Zuflucht finden konnte, wurde zwangsumgesiedelt. Die Aktion bekam den Decknamen Ungeziefer. Drei der vier Bauernfamilien von Jasau wurden ausgewiesen. In vielen anderen Dörfern im Grenzgebiet war nur ein Zehntel der Einwohner betroffen. In den frühen Morgenstunden mussten sie auf LKWs klettern und wurden zum Bahnhof Riebau gebracht. Einen Tag später kamen sie an ihrem neuen Wohnort, 200 Kilometer südlich in Delitzsch an. Am 9. Juni 1952 schrieb der Landrat von Salzwedel, dem Kreis, in dem Jasau liegt, an die Landesregierung Sachsen-Anhalt, dass 181 Personen aus 51 Familien umgesiedelt worden seien. In der gesamten DDR waren es zwischen Ende Mai und Mitte Juni 8.331 Menschen, die aus ihren grenznahen Wohnorten ins Landesinnere deportiert wurden. Viele von ihnen durften den Heimatkreis überhaupt nicht mehr betreten. Es ist eine Akte erhalten, in der aufgelistet wurde, warum Menschen ihre Dörfer verlassen mussten. Wilhelm Pagels wurde 51 wegen Wirtschaftsvergehen verhaftet. Er konnte damals nicht so viel produzieren, wie der Staat vorgegeben hatte. 9 Monate musste er in Haft. Sein Sohn brachte im gleichen Jahr 12 Milchkühe über die Grenze nach Niedersachsen und blieb dort. Pagels war 57, als man ihn zwang, den Hof, auf dem er aufgewachsen war, das Land, die Tiere zu verlassen. Immerhin konnte er im nahen Böttenstedt bei Verwandten wohnen. Auch Martin Schnöckel und seine Familie sowie die Geschwister Willi und Erna Schulz mussten Jasau verlassen. Schnöckel beging 2 Wochen nach seiner Ankunft in Behrendorf bei Delitzsch Suizid. Willi Schulz flüchtete über Berlin nach Westdeutschland. Erna Schulz stellte den Antrag, zu ihrer Tochter nach Riebau ziehen zu dürfen, was genehmigt wurde. In Jasau blieb nur eine Handvoll Menschen übrig, die nun zusammen mit Landarbeitskräften aus dem benachbarten Salzwedel die verlassenen Höfe bewirtschaften mussten. Aber nach und nach leerte sich das Dorf. 69 zogen die letzten beiden Menschen weg. Ein Jahr später wurde die Weisung erteilt, die Gebäude des Dorfes abzureißen, auch die Kirche. Der Rückbau wurde als eine Maßnahme zur Verschönerung der Grenze ausgegeben. Warum eine Grenze schön sein muss, fragt man sich da. Die Glocke der Kirche kam erst nach Kleinchüden und reiste von dort weiter in das Freilichtmuseum Diesdorf, wo man sie auch heute noch sehen kann. Auch die Altarfiguren sind erhalten geblieben. Sie stehen in der Katharinenkirche in Salzwedel. Nach der Wende entstand dort, wo Jasau gelegen hat, das Grüne Band, ein Naturschutzprojekt, das die Biotope in dem 50 bis 200 Meter breiten ehemaligen Grenzstreifen schützen möchte. Auf diese Weise haben Ehrenamtliche das Bund von Jasau erfahren. Sie haben das alte Dorf im Wäldchen hinter der Stele markiert. Es gibt dort nicht nur ein Schild mit einem Foto des alten Dorfplatzes, sondern auch weitere Schilder, die zeigen, wo die Höfe einst standen. Auf dem Hof von Heinrich Schmidt stehen noch der Rest einer Mauer und ein großer Sandsteinblock, vielleicht Teil eines Tors, das sich die Natur langsam zurückholt. Folgt man dem Pfad weiter, vorbei am Hof von Wilhelm Pagels und Otto Schulz, schimmern immer wieder die Pflastersteine durch den Boden, mit denen wohl die Dorfstraße gepflastert war. Abseits des Pfades ist der Grund uneben. Man erahnt das Geröll der zerstörten Häuser, das darunter liegen muss. Immer wieder findet man Metallgegenstände. Eine Forke, ein Schloss, einige Türbeschläge. Eine Tränke und etwas, das wie ein Teil eines gemauerten Kanals aussieht, stehen am Weg. Aber daneben liegen auch die Dinge, die vermutlich die Grenzsoldaten hinterlassen haben. Eine Dose Lachsersatz, gefärbt in Öl von der VEB Fischverarbeitung oder Mückenspray der VEB Aerosolautomat aus Karl-Marx-Stadt. Auch ein Ort, den es nicht mehr gibt. Zumindest seinen Namen nicht.